Einheit 7. A. Übung 3c. Hallo Frau Sarif. Hier spricht Frau Deutz von der Max Huber GmbH. Ich rufe Sie an, weil wir leider den Termin für Ihr Vorstellungsgespräch am 15.09. verschieben müssen. Können Sie auch am 17.09. um 11 Uhr kommen? Bitte rufen Sie mich zurück. Auf Wiederhören!